Danke, Heiliger Geist, dass du mittendrin bist, Herr, unser Bewusstsein zu schulen und zu bauen, Herr, dass du uns tiefer führst, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns wirklich in die Tiefen der Offenbarung führst, Herr. Aber nicht nur, um einfach unserem Verstand gut zu tun, Herr, und unserem Verstand Genuss zu bringen, Herr, sondern um wirklich unser Leben von innen heraus zu verwandeln und zu verändern, Herr. Danke, Jesus, für dein gewaltiges Erlösungswerk, das du vollbracht hast, Herr. Und Herr, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um die Tiefe, die Breite, die Höhe, die Länge, alles, was darin beinhaltet ist, wirklich zu verstehen. Aber wir dürfen jetzt beginnen, das zu verstehen, Herr. Und wir dürfen jetzt beginnen, da tiefer einzutauchen, Herr. Und wir dürfen jetzt beginnen, Herr, unser Bewusstsein davon umgestalten zu lassen, sodass, wenn wir eines Tages wirklich zu dir in den Himmel kommen, Herr, dass es dann nur noch ein weiterer Schritt der Umgestaltung ist, Herr. Halleluja. Und nicht ein kompletter Schock, wo wir mit einer Realität konfrontiert werden, die uns vollkommen fremd ist, Herr. Halleluja. Ja, schau, stell dir mal vor, du bist dein ganzes Leben lang als Christ rumgelaufen und hast immer gedacht, oh, ich bin ein armer kleiner Wurm und Gott ist so weit weg und er ist so groß und er ist hinter den Bergen bei den sieben Zwergen und ich muss ihn runterbeten, dass er irgendwas macht hier auf der Erde. Und dann kommst du in den Himmel und plötzlich bekommst du eine Offenbarung oder wirst konfrontiert mit deinem Spiegelbild, mit deinem wahren Ich, und dann sagst du plötzlich, wow, das soll ich sein. Und dann sagt Gott zu dir, ja genau, das warst du eigentlich dein ganzes Leben lang hier auf dieser Erde, seitdem du Jesus aufgenommen hast, auch schon. Du hast es nur nie gewusst. Ja. Bist du nicht dankbar, dass Gott uns jetzt durch sein Wort es aufschließt? Ja. Halleluja. Ist doch der Hammer, weißt du? Gott macht dir es jetzt bewusst, damit du nicht eines Tages in die Ewigkeit gehst und diese Konfrontation erlebst. Und dann siehst du mal, das wärst du gewesen. Du hast es nur nie gewusst. Amen. So genau, das wäre ihr Preis gewesen. Ja, weil dein Bewusstsein bestimmt dein Leben. Dein Bewusstsein bestimmt dein Leben. Dein Bewusstsein, wer du bist. Dein Bewusstsein, was dir zur Verfügung steht. Dein Bewusstsein, wo du bist. Und dein Bewusstsein, was du kannst, bestimmt dein Leben. Halleluja. Und deswegen glaube ich, ist es kein Zufall, dass Gott, bevor Jesus wiederkommt, wirklich sein Leib auf eine höhere Ebene heben will. Weil bevor Jesus wiederkommt, muss Habakkuk 2, Vers 14 erfüllt werden. Und das heißt, die ganze Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Die ganze Erde kann aber nur erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wenn es hier auf dieser Erde Menschen gibt, die anderen Menschen diese Erkenntnis bringen. Amen. Weil Gott hat nicht sein Wort gegeben, damit wir es in irgendeiner Bibliothek aufbewahren, in 50 Ausgaben, was weiß ich, Bibel von 1550, oder jetzt im Januar waren wir in Washington, da kannst du in der Bücherei des Kongresses kannst du eine alte Gutenberg-Bibel von 1485 oder so ausgestellt sehen, original, ja, kannst du original aussehen, aber nur die Tatsache, dass die Bibel da liegt, heißt noch nicht, dass drumherum Menschen sind, die tatsächlich gemäß dieser Realität leben. Amen. Also geht es jetzt darum, dass sein Wort lebendig wird und dass uns wirklich bewusst wird, wie genial tatsächlich dieses Erlösungswerk ist. Wie genial tatsächlich das Leben des neuen Bundes ist. Dass dir bewusst wird, als ein Sohn Gottes in Christus, es gibt keine bessere Zeit für dich zu leben als jetzt. Amen. Weißt du, ich bin so froh, dass ich nicht vor 2000 Jahren gelebt habe. Ehrlich, ich bin so froh, dass ich nicht körperlich dabei war, als Jesus über diese Erde ging. Weil ich habe das letzte Mal schon gesagt, als Jesus über die Erde ging, hatte er im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben, aufgrund seines vollbrachten Erlösungswerkes, einen entscheidenden Nachteil. Er war nämlich der Einzige. Amen. Er war der einzige Sohn. Er hatte die Herrlichkeit im Himmel beim Vater aufgegeben und er tat alles, was er auf dieser Erde tat, alle diese Werke, die er tat, alle diese Wunder, die er tat, tat er einfach als ein einzelner Sohn, verbunden mit Gott, der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit war auf ihm, aber er konnte nicht zurückgreifen auf diese Atmosphäre der Herrlichkeit um ihn herum, weil um ihn herum keine Söhne und Töchter waren, die, wie die Marion vorher gesagt hat, bereits versetzt waren an himmlische Örter. sondern die waren alle von dieser Erde. Deswegen hat Jesus denen gesagt, ihr seid von unten, ich bin von oben. Amen. Das heißt, hier trafen zwei Welten zusammen. Einer, der von oben kam und viele, die von unten waren. Jetzt im neuen Bund hast du den Vorteil, dass du genauso wie Jesus von oben bist und dass du Teil eines Leibes bist, wo es viele gibt, die von oben sind. Und dass wir viele sind, wie die Marion vorher gesagt hat, die versetzt sind an himmlische Örter, intronisiert sind in diese Herrlichkeit und somit hineingeboren sind in diese Atmosphäre der Herrlichkeit hinein. Amen. Sag mal, die Herrlichkeit Gottes ist um mich herum. Ich atme die Luft der Herrlichkeit. Als Sohn, das ist deine Atemluft. Was für eine Luft herrscht zur Rechten des Vaters? Herrlichkeitsluft, du, ich sag's dir. Wow, Energie, Luft, Kraft, Power, Liebe, Freude. Oh, atme das mal tief ein. Oh. Weißt du, du machst mit deinen natürlichen Lungen jetzt eine symbolische Handlung, aber in Wahrheit nimmst du das im Geist wahr. In Wahrheit nimmst du es im Geist auf. Ja, Offenbarung 3,21 heißt es, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Weißt du, natürlich spricht die Bibel auch davon, dass wir eines Tages, wenn wir sterben, endgültig diese Position auch körperlich einnehmen werden. Aber die Bibel spricht auch von denen, die mit Jesus überwunden haben. Wie du vorher gehört hast, wenn der Vater dich sieht, sieht er Jesus. Das heißt, wenn Jesus überwunden hat und der Vater dich anschaut, dann schaut er einen an, der mit Jesus überwunden hat. Wenn du mit ihm dabei warst am Kreuz, wenn du mit ihm dabei warst im Grab, wenn du mit ihm dabei warst in der Auferstehung, dann warst du und dann bist du auch mit ihm dabei in der himmlischen Herrlichkeit. Das heißt, Gott, der Vater, schaut auf dich und sieht dich als ein herrlichkeitsumgebenes Wesen. Bist du dir dessen bewusst? Immer mehr. Morgens, wenn du aufstehst, sagst du, oh, danke Vater, ich bin im Himmel. Ich sag's immer wieder. Hast du das gesagt die letzte Woche? Ich habe es nämlich letzte Woche schon gesagt. Heute gebe ich es bewusst als Hausaufgabe, okay? Jeden Morgen, wenn du aufstehst, die nächsten 7 Tage, jeden Morgen sag bewusst, hey, Vater, ich bin im Himmel. Und dann schau mal, wie sich das anfühlt. Manchmal merkst du, da ist noch ein gewisser Widerstand in deiner Seele. Da wird was konfrontiert. Aber das ist gut, dass es konfrontiert wird, weil dadurch wird was verwandelt, dein Bewusstsein wird verwandelt. Weißt du, es ist wichtig, dass du jeden Tag wieder neu diesen Stand einnimmst. Weil jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, will dein Körper dir erstmal was anderes sagen. Dein Körper will sagen, ich bin auf dieser Erde, oh, und ich fühle mich so. Und dann kommen irgendwelche Leute und erzählen dir irgendwas von deinen Umständen und was ist, und dann will dir das sagen, hey, das ist deine Welt. Und dann ist wichtig, dass du sagst, hey, Moment mal. Ich habe eine ganz andere Welt, wo ich zu Hause bin. Ich bin im Himmel. Meine Gemeinschaft ist mit dem Vater, meine Gemeinschaft ist mit dem Sohn, meine Gemeinschaft ist mit der Wolke der Zeugen, meine Gemeinschaft ist mit den Engeln im Himmel, meine Gemeinschaft ist mit der Herrlichkeit Gottes. Ich bin eins mit ihm, er in mir und ich in ihm. Amen. Weißt du, es gibt zwei Gründe, warum wir in der besten Zeit leben, in der man jemals leben konnte. Der erste Punkt ist der, dass wir nach dem Erlösungswerk von Jesus leben, haben wir die Herrlichkeit Gottes als unseren Lebensraum bekommen. Das heißt, so wie damals Adam und Eva am Anfang im Paradies im Lebensraum der Herrlichkeit lebten, das war ja so. Ja, wenn du das nachliest, dann stellst du fest, das Paradies war ein Ort, an dem das Natürliche und das Übernatürliche ineinander verwoben war. Ja, du siehst im Paradies, du siehst natürliche Bäume und du siehst übernatürliche Bäume. Du siehst im Paradies natürliche Flüsse, nämlich den Euphrat und den Tigris wird ausdrücklich erwähnt, und du siehst übernatürliche Flüsse, die es auf der Erde gar nicht gibt. Weil im Paradies war das Natürliche und das Übernatürliche direkt miteinander verwoben. Es war gar nicht getrennt, verstehst du? Und genau so ist dein neuer Lebensraum. Weißt du, alles, was du jetzt im Natürlichen siehst, ist für dich als jemand, der versetzt ist in Christus an himmlische Orte, letztendlich übernatürlich. Amen. Und alles, was übernatürlich ist, ist gleichzeitig für dich natürlich. Deswegen sagen wir immer so schön, das ist ja inzwischen ein Slogan geworden, auch natürlich, übernatürlich, übernatürlich, natürlich. Amen. Das ist unser Leben. Warum? Weil der ursprüngliche Zustand vom Paradies wiederhergestellt ist. Das war noch nicht, als Jesus über diese Erde ging. Da war das noch nicht passiert. Aber dieser ursprüngliche Zustand ist wiederhergestellt. Halleluja. Also sag mal, Mai, hab ich's gut. Verstehst du? Weißt du, das ist eine Sache der Wahrnehmung. Weißt du, fixierst du dich auf das, was du, weißt du, sagst du, ja gut, hier ist ein natürliches Pult. Oder gehst du davon aus, dass das Übernatürliche, was dein Zuhause ist, deine Atmosphäre ist, jederzeit dieses Pult durchdringt, einfach weil du ein Sohn bist. Amen. Verstehst du? Deswegen ist kein Problem. Zum Beispiel, ich habe mal das Zeugnis gehört von einem Prediger, bei dem ist, während er gepredigt hat, jetzt weil ich gerade beim Pult bin, fällt mir das gerade ein, während er gepredigt hat, plötzlich ist ein Blitz vom Himmel gekommen oder ich weiß nicht, ob sichtbar der Blitz war, aber auf jeden Fall wurde dieses Pult in einer Sekunde gespalten, während er gepredigt hat. Das ist ganz normal. Wir staunen da, aber letztendlich ist einfach nur das Übernatürliche durchdringt das Natürliche, ist normal. Weißt du, als ich das erste Mal, ich weiß noch damals, in einem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gepredigt habe, an einem bestimmten Ort, da hat's eine Batterie nach der anderen durchgehaut, die ich anhatte. Also hier hast du so eine Batterie drin, ja, in deinem Mikro. Und alle 5 Minuten oder 10 Minuten hat's wieder Batterie durchgehaut. Und die Technikerin damals, die wurde dann immer verzweifelter, weil sie ihr die Batterien ausgingen. Am Schluss hatte sie keine mehr, dann hat sie mir ein Stabmikro in die Hand gegeben und dann hat da die Batterie auch noch durchgehauen. Und als ich das nächste Mal wieder kam, in den gleichen Ort, da kam sie schon zu mir mit dem Mikro und sagte, bitte dieses Mal nicht wieder. Und ich habe dann gesagt, nein, diesmal nicht, das war nur ein Zeichen fürs letzte Mal. Verstehst du, habe ich das bewirkt? Nein, ich habe es nicht bewirkt. Es ist einfach passiert durch die Herrlichkeit Gottes. Ich wusste nur, im Geist war es ein Zeichen. Es war ein Zeichen für die Energie, die Gott freigesetzt hat. Ich rechne damit, verstehst du, ich rechne immer damit in meinem Leben, dass jederzeit das Natürliche vom Übernatürlichen übernommen wird. Dass jederzeit im Natürlichen, verstehst du, im Pult oder in der Batterie oder wo auch immer, dass jederzeit sich das Übernatürliche manifestieren kann. Amen. Deswegen habe ich auch keine Probleme zu glauben, dass plötzlich auf dem Stuhl Goldstaub liegt oder um den Boden rum. Ich weiß noch, einmal habe ich hier gepredigt, ne, das war noch in den alten Räumen, bei einer Konferenz. Und bevor ich die erste Predigt gehalten habe, war hier das ganze Pult außenrum, oben, überall mit Goldstaub bedeckt. Und an der Wand und so weiter. Ja, richtig, an der Wand. Das war ein anderes Mal. Verstehst du? Ich habe damit kein Problem. Weißt du, manche sagen, oh, was soll das, was bringt das? Weißt du, es ist nichts anderes als ein Zeichen für die Durchdringung der natürlichen Welt mit dem Übernatürlichen. Amen. Es ist ein Zeichen für unseren Lebensraum. Das ist unser Zuhause. Wir sollten als Christen jederzeit damit rechnen. Und ich denke, oh, das sind aber komische Wunder oder Öl läuft von der Wand oder was hat das für eine Bedeutung? Ja, es ist einfach ein Einbruch des Übernatürlichen ins Natürliche. Oder als ich damals über das Thema Herrschaft über die Zeit gepredigt habe, ja, einige waren damals dabei, es war auch noch in den alten Räumen, als ich über die Herrschaft über die Zeit gepredigt habe und plötzlich beginnt die Uhr hinten, heute, jetzt haben wir ja auch, das ist übrigens immer noch die gleiche Uhr, und könnt ihr anschauen, schau, sie läuft immer noch schön, und plötzlich beginnt die Uhr wie extrem zu sausen. Weißt du, genau während dieser Botschaft ist es ein Zufall. Nein, es ist die Manifestation des Übernatürlichen im Natürlichen. Also du kannst davon ausgehen, als Sohn der Herrlichkeit geht das von dir aus. Das heißt, du kannst jederzeit damit rechnen. Mit allen möglichen Zeugen. Weißt du, die krassesten Sachen. Neulich schrieb mir jemand ein Zeugnis, ich weiß nicht, ob sie heute da ist, die Monika, schrieb neulich ein Zeugnis und erzählte, ja, sie hat auch was Übernatürliches erlebt. Und zwar hatte sie ihre Katze morgens rausgelassen aus der Balkontür. Und sie lässt immer morgens ihre Katze raus, macht nur die Tür ganz kurz auf, weil es draußen noch kalt ist, lässt die Katze raus, macht die Balkontür zu. Und das hat sie an dem Morgen auch getan. Und dann geht sie wieder rein ins Zimmer und dann geht sie wieder ins Wohnzimmer und plötzlich steht die Katze wieder im Wohnzimmer. Und dann hat sie geschaut, sag mal, habe ich das Fenster vielleicht aufgelassen? Ist sie irgendwo anders reingekommen? Aber es war alles zu. Die Tür war fest verschlossen, das Fenster war zu. Ja, auch Katzen können durch Wände gehen im Geist. Sagst du, was bringt das? Ein übernatürliches Zeichen. Gott hat ihr dann noch eine Bibelstelle gegeben. Gott hat sie dann zu einer bestimmten Bibelstelle geführt und dann las sie das und die ganze Zeit saß die Katze laut schnurrend vor ihr und hat ihr zugeschaut. Es war ein Zeichen für sie. Amen. Rechne mit diesen Dingen. Amen. Rechne mit diesen Dingen. Halleluja. Sagen wir zu einem Nachbarn, rechne mit diesen Dingen. Und wenn es mit der Katze geht, dann geht es erst recht mit dem Menschen. Amen. Halleluja. Also, du. Ich höre Musik. Sind wir schon im Himmel angekommen oder ist es vielleicht doch ein Handy, das verbotenerweise an ist? Halleluja. Ja, einmal weiß ich noch, da hat Irina gepredigt über das Abendmahl, das weiß ich auch noch, das war stark, da hat sie es in der Technik oder in der Technik manifestiert. Sie predigte immer über das Abendmahl und immer wenn sie das Wort Herrlichkeit sagte, dann kam nur über diesen Lautsprecher, war wie so ein anschwellender Ton, der dann jedes Mal kam. Aber immer nur wenn sie das Wort Herrlichkeit sagte. Ich weiß nicht, ob einige waren damals vielleicht da, haben das mitgekriegt, ja? Immer wieder. Und ich habe zur Technik rübergeschaut und ich dachte, was ist los? Es stimmt irgendwas. Und die Technik, ich glaube, der Tobias saß in der Technik und sagt, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber es war immer nur bei dem Wort Herrlichkeit. Und dann habe ich irgendwann mal kapiert, okay, das hat nichts mit der Technik zu tun, sondern es war einfach ein Zeichen Gottes. Amen. Halleluja. Das heißt, wir leben jetzt seit 2000 Jahren, seitdem wir mit Jesus versetzt sind an diese himmlischen Orte, leben wir de facto, wenn wir das glauben, was Jesus getan hat, leben wir wieder in diesem Bereich, in dem das Übernatürliche und das Natürliche sich völlig durchdringen und wechselseitig ineinander übergreifen. Und im einen Moment ist es noch, das ist natürlich und im nächsten Moment ist schon übernatürlich. Manche Dinge, das habe ich auch gelernt im geistlichen Leben, manche Dinge beginnen im Natürlichen und plötzlich werden sie übernatürlich. Ja, Beispiel zum Beispiel bei Heilung. Ja, ich sage, jetzt tu etwas, was du nicht tun konntest. Du beginnst etwas im Natürlichen zu tun. Oder ich sage, renn einfach rum, wenn du Fett verlieren willst. Du beginnst im Natürlichen rumzurennen und du rennst einfach rum. Manche denken so, ja, jetzt rennen die halt rum. Aber irgendwo wird die Schwelle überschritten vom Natürlichen, weil du dem Wort Gottes gehorsam bist und einsteigst auf das, was der Geist sagt. Irgendwo wird die Schwelle überschritten und plötzlich wird es übernatürlich und es passiert irgendwas. Amen. Das war bei den vielen Wundern von Jesus auch so. Er sagte zu ihm, hey, wasch dich im Teich Siloa zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, wann der Mann geheilt wurde, aber irgendwo da dazwischen. Zunächst war es eine natürliche Sache. Wasch dich im Teich Siloa, das ist eine natürliche Sache, mache ich mit meinen Händen. Ja, habe mich gewaschen. Und irgendwo wurde die Schwelle überschritten und plötzlich wurde das Natürliche übernatürlich. Amen. Also damit solltest du immer rechnen, dass du diese Schwelle übertrittst, beziehungsweise du solltest dich immer wieder danach ausstrecken, diese Schwelle zu überschreiten. Und gleichzeitig loslassen und es Gott machen lassen. Weil du kannst es nicht machen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du kannst es nicht machen. Aber Gott kann es. Halleluja. Wow. Also diese Realität musst du dir bewusst machen. Bis Jesus kam, war das Paradies verloren. Jetzt ist es wieder gewonnen. Und jetzt sage ich dir noch etwas. Und dann wirst du noch begeisterter sein. Du hast es sogar noch besser als Adam und Eva im Paradies in gewisser Hinsicht. Du hast es noch besser. Warum hast du es noch besser? Im Paradies waren Adam und Eva geschaffene Wesen, geschaffene Kinder Gottes. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes als ihren Lebensraum. Die Herrlichkeit Gottes war um sie herum und sie konnten mit Gott frei kommunizieren, was wir alles auch können im neuen Bund. Aber eines hatten sie noch nicht. Sie hatten noch nicht Gott in sich. Amen, das hatten sie noch nicht. Sie waren ein Gegenüber für Gott, aber sie hatten noch nicht Gott in sich. Christus in dir, die Erwartung der Herrlichkeit. Amen. Diese Realität hatten sie noch nicht. Die Bundeslade war noch nicht umgezogen. Amen. Weißt du, im Alten Testament, Marion hat vorher auch von der Bundeslade gesprochen, im Alten Testament über etwa 400 Jahre hinweg stand die Bundeslade im Tempel von Jerusalem. Davor war sie in der Stiftshütte und zwischendurch wurde sie mal hin und her geschoben, da beim Obed-Edom und so weiter an verschiedenen Orten rumgefahren. Aber 400 Jahre stand sie im Tempel von Jerusalem und dann ging sie verloren. Ich glaube, dass es kein Zufall war, dass sie verloren ging. Weil Gott hatte einen anderen Plan. Amen. Gott wollte noch was Besseres. Das in Galater 4, Vers 26 folgende heißt es, dass das irdische Jerusalem unsere Mutter nach dem Fleisch ist. Das heißt, wir sind sozusagen Kinder des irdischen Jerusalem nach dem Fleisch. Warum? Weil die Bundeslade, die natürliche Bundeslade von Jerusalem beherbergt worden ist und jetzt ist sie in uns, geistlich gesprochen. Und deswegen sagt er weiter in Galater 4, 26, sagt er, dass das himmlische Jerusalem unsere Mutter nach dem Geist ist. Verstehst du, das irdische Jerusalem beherbergte die Bundeslade, ist sozusagen die natürliche Mutter des Volkes Gottes gewesen, zu dem wir damals noch gar nicht gehört haben, weil es nur Israel war. Ja. Aber es ist die natürliche Mutter des Volkes Gottes. Das himmlische Jerusalem ist die geistliche Mutter all derer, die in Christus sind. Amen. Mit anderen Worten, wenn das Wort Gottes sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, dann meint ist damit auch gemeint, ist jemand in Christus, dann ist er bereits in diese Dimension versetzt, von der in Offenbarung 22 die Rede ist, wo es heißt, dass das himmlische Jerusalem auf die Erde herabkommt wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Das himmlische Jerusalem, das Allerheiligste beherbergt, das Allerheiligste Gottes, ist in Christus bereits geistlich gesprochen in dich hineingekommen. Das heißt, du beherbergst jetzt das Allerheiligste. Die Herrlichkeit, du bist nicht nur in der Herrlichkeit als Lebensraum, sondern die Herrlichkeit ist auch in dir. Amen. Jetzt kommt dein Verstand natürlich gleich und sagt, ja, wie kriege ich das zusammen? Die Herrlichkeit, ich in der Herrlichkeit, oben im Geist und gleichzeitig die Herrlichkeit in mir, also hier unten. Genau das ist das, was Jesus sagt, Johannes 3, 13, wo er das beschreibt und sagt, ja, ich bin gleichzeitig im Himmel und auf der Erde. Amen. So ist es in uns. Die Herrlichkeit Gottes ist einerseits im Himmel und sie ist um uns herum und gleichzeitig ist sie aber auch in uns hineinversetzt. Das heißt, dieser Lebensraum, von dem wir sprechen, er ist um uns herum und er ist gleichzeitig in uns. Beides durchdringt sich. Sagst du, wie geht es? Ja, frag mich nicht. Das ist eine geistliche Realität. Aber es ist kein Widerspruch, verstehst du? Manche sagen, ja, Christus ist in mir. Was muss ich da nach oben greifen? Christus ist doch in mir. Ja, Christus ist in dir oben. Wer es fassen kann, der fass es. Amen. Christus ist in dir oben. Das Oben ist in dir. Du begegnest Christus, du begegnest seiner Herrlichkeit im Geist oben in dir. Was so viel heißt, wie es gibt keinen Abstand. Verstehst du? Du musst nicht die Herrlichkeit von oben runterreißen in dem Sinn, sondern du ergreifst das Oben in dir. Kannst du das, weißt du, das ist eine geistliche Realität. Du ergreifst es um in dir, du sagst, die Herrlichkeit, Irina hat ein Lied geschrieben, wie heißt es, deine Herrlichkeit ist in mir oder so ähnlich, glaube ich. Ja? Also, egal, jetzt die Melodie fällt mir jetzt gar nicht ein, aber egal, der Text ist entscheidend. Deine Herrlichkeit ist in mir. Deine Herrlichkeit oben ist in mir. Amen. Das Allerheiligste ist in dir. Die Bundeslade ist von Jerusalem in dich hineingezogen. Wow, das fand ich faszinierend, als ich jetzt in Jerusalem war, so von außen habe ich da in so einem, da gibt es so einen 24-Stunden-Gebets- und Lobpreisraum und mit einem super Blick auf die ganze Stadt und dann stand ich so in diesem Raum und dann schaue ich so durch die Fenster auf die Stadt, so der Berg Zion und so weiter und Ölberg und so, kannst du alles super sehen und schaue so auf die Stadt und dann wurde mir plötzlich so bewusst, ja von daher, das ist meine Mutter im Natürlichen, von daher kam das Allerheiligste in mich hinein. Im Geist, Amen. Ich habe nicht die Bundeslade verschluckt als Gegenstand, verstehst du? Aber im Geist kam es in mich hinein. Im Geist durchdringt dich und mich diese Herrlichkeit Gottes. Im Geist wirst du durchdrungen von dieser zukünftigen Welt. Du bist in dieser zukünftigen Welt und gleichzeitig bist du durchdrungen von dieser zukünftigen Welt. Du bist versetzt an himmlische Örter und gleichzeitig sind die himmlischen Örter in dich hineinversetzt. Das ist auch stark. Weißt du, das aller, weißt du, wenn du Gott anbetest eigentlich, eigentlich muss man so sagen, wenn du Gott im Allerheiligsten anbetest, wie viele von euch kennen das Konzept, Gott im Allerheiligsten anbeten? Wenn du Gott im Allerheiligsten anbetest, wo betest du ihn eigentlich an? Du betest ihn im Allerheiligsten an, aber wo ist das Allerheiligste? In dir. Also du betest ihn eigentlich in dir im Allerheiligsten an, weißt du, diese ganzen Räume des Geistes sozusagen, der Thronsaal oder der Gnadenstuhl oder die ganzen Räume auch der Heilung, die es im Himmel gibt, der Gerichtssaal und so weiter, es gibt ja so viel himmlische, unterschiedliche himmlische Räume. Alle diese Räume sind im Geist im Himmel und gleichzeitig in dir. Kannst du sehen, du hast unendlich, weißt du, dein Geist hat eine unendliche Kapazität. Der will sich ausbreiten. Der will hervorkommen. Deswegen ist es so wichtig, dass er durch das Wort und durch den Geist Gottes hervorgebracht wird. Amen. Das Wort aktiviert diese Realität in dir. Viel zu viele Christen gehen rum, haben irgendwann mal Jesus ihr Leben gegeben und haben keinen blassen Schimmer, was für eine Realität das eigentlich ist. Was da eigentlich in ihnen passiert ist, welche grenzenlosen Möglichkeiten, welche Räume ihnen da eigentlich eröffnet worden sind, welche Kapazität ihr Geist hat, was alles in ihrem Geist drin ist und vor allen Dingen, was raus will. Ja. Erst wenn du dir bewusst wirst, was drin ist, kann ja auch was rauskommen. Wow. Uiuiuiui. Das heißt, jetzt ist die Zeit, wo Gott uns in eine andere Ebene des Bewusstseins, wo wir sind und was wir haben, hineinkatapultiert. Halleluja. Und weißt du, deswegen konnte Jesus sagen, hey, Johannes 14, 12, diejenigen, die an mich glauben, sie werden tatsächlich die Werke tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus, weil ich zum Vater gehe. Weil diejenigen, die an mich glauben, die nach mir kommen, sie werden Dinge zur Verfügung haben, die ich als Mensch über diese Erde ging, noch nicht in dem Maße zur Verfügung hatte, weil das Erlösungswerk noch nicht vollbracht war. Jetzt hat er sie voll zur Verfügung. Bevor er auf diese Erde kam, hat er sie auch voll zur Verfügung gehabt. Aus Liebe hat er sie für eine Zeit aufgegeben. Amen. Damit wir sie mit ihm haben könnten. Wow. Was müssen wir für Leute sein? Ha? Ja, was sind wir für Leute? Frag mal deinen Nachbarn, was denkst du eigentlich, wer du bist? Weißt du, es ist Geist. Es ist Geist, ich kann es nicht oft genug betonen. Dein Verstand kriegt es nicht zusammen. Dein Verstand sagt, wow, die Herrlichkeit Gottes, mein Lebensraum und gleichzeitig die Herrlichkeit Gottes in mir. Dein Geist erfasst es. Dein Geist hat damit kein Problem. Weißt du, wenn ich morgens, wenn ich Gott preise und lobe mit solchen Liedern, die wirklich das Bewusstsein auch zum Ausdruck bringen, zum Beispiel so Lieder, die heißen, deine Herrlichkeit ist in mir, weißt du, dann ist mir einerseits bewusst, die Herrlichkeit Gottes ist überall um mich herum im Raum und gleichzeitig kommt sie aus mir heraus, sie ist in mir, es ist, ich bin in ihr und sie ist in mir, weißt du, der Unterschied zwischen Adam und Eva und uns ist im Grunde genommen das, wie ein Gefäß, wenn jetzt, nehmen wir an, das wäre jetzt hier eine Flasche, ja, also mit Deckel drauf und du tust diese Flasche, die tauchst du ein in einen Behälter mit Wasser. Dann hast du, ich gehe mal davon aus, da wäre ein Deckel drauf. Ja? Oder mach ich so, dann kannst du sehen. Dieses Gefäß tust du zum Beispiel in ein Aquarium stecken. Dann hast du ein von Wasser umgebenes Glas. So habe ich es gesehen. Amen. Amen. So habe ich es auch gesehen im Geist. Ja? Halleluja, so ist es im Geist. Dann hast du ein von Wasser umgebenes Glas. Wenn du aber diesen Deckel abmachst und die Flasche ins Wasser hineindrückst, dann hast du eine von Wasser umgebene Flasche, aber auch eine mit Wasser gefüllte Flasche. Amen. Du bist die mit Wasser gefüllte Flasche. Ja. Ich will dir jetzt damit nicht sagen, dass du eine Flasche bist, okay? Das würde dem Bewusstsein in Christus sehr widersprechen. Aber du bist das Gefäß, das nicht nur im Wasser ist, sondern das auch gefüllt ist mit dem Wasser. Halleluja. Und damit überfließen kann. Diese Realität ist Geist. Deswegen sagt Paulus, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, Galater 5,16. Das heißt, wandelt gemäß dieser geistlichen Realität. Wandelt gemäß dem Wort. Es ist nicht eine Sache unbedingt zunächst mal deines Gefühls, sondern du machst es dir als erstes bewusst. Du proklamierst es gemäß dem Wort. Du singst es, du sprichst es. Deswegen sage ich dir, jeden Morgen, wenn du aufstehst, sagst, danke, Vater, ich bin im Himmel. Und als zweites kannst du dann noch sagen, und danke, Vater, der Himmel ist in mir. Das hast du jetzt heute dazugelernt. Amen. Also nächste Woche. Erst danke, Vater, ich bin im Himmel. Und zweitens, danke, Vater, der Himmel ist in mir. Ist eine Realität im Geist. Dein Gefühl irgendwo im Hintergrund oder was die Umstände sagen oder was deine Gedanken sagen oder ob dein Verstand es versteht oder nicht versteht. Weißt du, ist nicht wichtig. Diese Dinge kann tatsächlich, Marion hat es vorher schon gesagt, diese Dinge kann dein Verstand nicht wirklich erfassen. Er kann vielleicht eine Vorstellung davon in irgendeiner Form entwickeln, indem zum Beispiel mit diesem Beispiel von der Flasche. Ja? Aber wie das zusammengeht, weißt du, das ist ja der Hammer, verstehst? Du gehst hier durch diese Welt und du bist eigentlich der wandelnde Tabernakel. Gott tabernakelt die ganze Zeit in dir. Gott sitzt in dir. Räucher, Räucher, Räucher. Als wir jetzt in Jerusalem in der Grabeskirche waren, das war ein richtig lustiges Bild. Da ist ja, man weiß nicht sicher, ob es wirklich das Grab von Jesus ist, aber auf jeden Fall gibt es eine Kapelle, wo angeblich das Grab von Jesus war. Und es ist so eine orthodoxe Kirche. Und das ist ganz witzig, weil da steht so eine Riesengruppe von Leuten dann immer drumherum und jeder will mal kurz in das Grab rein. Die stehen da alle Schlange und so. Aber so alle 5 Minuten kommen irgendwie so schwarz gekleidete Popen und tun die Menge so zurückdrängen und machen so ein Gitter. Und dann kommt irgend so ein anderer Pope aus irgendeiner Ecke hervorgestochen, wirklich im Stechschritt mit so einem Räucherfass in der Hand, so tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, sticht kurz in das Grab rein, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, räuchert, kommt wieder rausgestochen, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, verschwindet wieder irgendwo und dann dürfen die Leute wieder rein. Ich weiß nicht, vielleicht befürchten sie, dass irgendwann mal die Herrlichkeit ausgeht da drin oder so und deswegen muss immer wieder nachgeräuchert werden, ich weiß es nicht, aber so ein lustiges Bild, ich habe einen Film davon gedreht, ist wirklich lustig, kann ich dir mal zeigen, sieht wirklich lustig aus, aber so richtig, also wirklich, übertreib nicht, wirklich so im Stechschritt, ja? Ist richtig cool, dann, manche sind lila angezogen, manche sind schwarz angezogen, ist wirklich sehr interessant. Ja, und weißt du, der Punkt ist, in dir ist ständig diese Wolke der Herrlichkeit am sich bewegen. Du musst es nur bewusst machen. Weißt du, in dir räuchert es die ganze Zeit. Wenn du irgendwo hinkommst, dann wird der ganze Raum voll geräuchert. Deswegen brauchen Söhne des neuen Bundes keine Räucherfässer mehr, um den Kirchenraum voll zu räuchern, weil sie sind selber der Wohlgeruch Christi. Amen, bist du nicht froh? Wenn du irgendwo hinkommst, verräucherst du den Raum mit der Herrlichkeit Gottes. Und irgendwann, wenn du genug geräuchert hast, dann ist die Atmosphäre so dicht, dass die Leute sagen, wow, ich kann ja gar nichts mehr sehen. Oder sie riechen dann Feuer, das haben wir ja schon oft erlebt auch in Gottesdiensten. Du riechst dann plötzlich im ganzen Raum Feuer. Warum? Weil die Atmosphäre voll geräuchert ist. Das sind wir, verstehst du? Das sind wir. Das ist nicht einfach nur übernatürlich irgendwas, was von oben runterkommt, sondern das sind wir. Gott macht nichts ohne den Sohn. Das sind wir. Wir räuchern. Durch uns wird geräuchert. Durch uns wird die Wolke der Herrlichkeit geformt. Weil sie ist in uns. Und aus uns kommt sie hervor. Oh, Halleluja. Oi, oi, oi. Oh, ich kann das so spüren. Heute Abend, dass die Wolke beginnt sich schon zu bewegen. Halleluja. Da wird geräuchert heute Abend. Einige Sachen werden ausgeräuchert. In deiner Seele oder in deinem Körper, verstehst du? Irgendwelche Knoten, die nicht in deinen Körper reingehören, die werden ausgeräuchert. Ausgebrannt durch die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Wow, wir hatten jetzt in Hamburg, war eine Frau da, die Zeugnis gab, die erzählte, dass sie vor einem Jahr das letzte Mal in einem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst bei uns war, oder nur einmal war sie da, ich weiß nicht, sie kommt irgendwo von weiter her, und sie hatte Krebs im Endstadium, Leberkrebs, Metastasen überall in der Leber. Und die Ärzte haben ihr 2015 nur noch ein halbes Jahr zu leben gegeben. Und sie kam vor einem guten Jahr, kam sie in den Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und ich erinnere mich auch noch undeutlich daran, dass ich für sie gebetet habe, glaube ich sogar im Gottesdienst öffentlich. Und sie kam jetzt und sie erzählte, dass sie seither überhaupt keinerlei Beschwerden mehr hat, keine Schmerzen, keine Einschränkung, gar nichts mehr. Und wenn die Ärzte ihre Leber untersuchen, dann sehen sie diese ganzen Metastasen, die sie hatte, nur noch in abgekapselter Form. Halleluja. Amen. Gott hat ihr Leben verlängert. Weißt du, wie macht Gott das? Ich glaube, da hat er ein bisschen das Räucherfass Richtung Leber geschwenkt. Das Räucherfass der Herrlichkeit. Halleluja. Also kannst du sehen, also ich möchte aber, dass du wirklich ein Bewusstsein ganz tief drin hast, dass dir das ganz tief klar wird. Ja, tatsächlich, ich lebe in der besten Zeit, in der man nur leben kann. Die Herrlichkeit Gottes, der Himmel ist mir sicher und zwar schon jetzt und hier. Also egal was um uns herum, und es wird immer wichtiger werden, weil die Welt draußen wird immer finsterer werden. Das sagt das Wort Gottes auch, im Sichtbaren. Aber weißt du, gleichzeitig wirst du durch diese Welt gehen und sagen, wow, ich bin im Himmel. Und damit nicht nur irgendwie so, ich sag mal so abgehoben, irgendwie esoterisch in die Landschaft gucken, sondern in vollem Bewusstsein, was Sache ist. Amen. Im vollem Bewusstsein des Wortes Gottes. Und du wirst diese, und du konfrontierst diese Welt mit dieser Realität, die in dir ist. Und die Menschen kommen auf dich zu und sagen, hey, was, du sagst, du bist im Himmel, aber schau mal an, was, wie es uns geht. Schau mal an, was los ist. Schau mal die Umstände, schau mal die Welt, schau mal die Finsternis. Und du sagst, ich bin im Himmel. Das ist eine andere Realität. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Die Herrlichkeit Gottes in mir ist stärker als die, die in der Welt ist. Das ist mein Lebensraum. Halleluja. Weißt du, Jesus hat gesagt, hey, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Amen. Solchen, die es wie die Kinder annehmen. Und er sagt in demselben Zusammenhang, sagt, ja, freut euch nicht mal so sehr darüber, dass durch euch Wunder passieren oder sonst irgendwas, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Mit anderen Worten, freut euch darüber, dass ihr in einer anderen Dimension zu Hause seid. Freut euch darüber, dass ihr im Himmel seid. Das ist das Größte, was dir passieren kann. Halleluja. Und dann sind die Wunder die automatische Folge. Halleluja. Also, was tust du? Du setzt 100% auf Geist. Amen. Du entscheidest. Sag mal, ich entscheide mich für Geist. Du setzt 100% auf sein Wort. Was sein Wort sagt. Also sag, ich setze 100% auf sein Wort. Ich glaube zu 100%, was sein Wort sagt, nicht das, was mein Verstand oder mein Gefühl mir manchmal sagen will. Ja, kann sagen. 100%, was das Wort sagt, nicht das, was mein Verstand oder mein Gefühl mir sagen will. Halleluja. Und ich fülle mich mit geistlichen Gedanken anstatt mit seelischen Gedanken. Ich bin von oben. Und das Oben ist in mir. Ich bin in der Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes ist in mir. Halleluja. Ich in ihm und er in mir. Wow. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten, ich kann noch ein paar Minuten reingehen in das, was sich daraus jetzt unmittelbar ergibt, nämlich die Antwort auf die vierte Frage, die vierte W-Frage, nämlich was wir jetzt tun können. Und ich habe schon ein bisschen angefangen, da reinzugehen. Was wir jetzt tun können in Christus. Und Johannes 14,12 ist eine Schlüsselstelle dafür, ja, wo es heißt, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Werke tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus. Halleluja. Hast du dich auch schon mal früher gefragt, was denn diese größeren Werke eigentlich sind? Oh, ich habe mich da oft gefragt. Also am Anfang, als ich gläubig geworden bin, das weiß ich noch, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Dachte immer, was können wir noch größer? Weißt du, ich war so religiös geprägt. Ich dachte, in dem Moment, wo ich überhaupt nur zulasse zu glauben, dass ich größere Werke als Jesus tun könnte, dann nehme ich Jesus was von seiner Größe weg. Dann mache ich Jesus klein. Ist aber eine totale Lüge. Amen. In Wirklichkeit mache ich Jesus Ehre, wenn ich sein Erlösungswerk in vollem Maß in Anspruch nehme. Amen. Das ist die Frucht seiner Leiden. Das heißt ja, es hat Gott gefallen, den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, durch Leiden vollkommen zu machen. Das heißt, Jesus hat sein Leiden durchlitten, um uns in diese Dimension der Herrlichkeit zu führen. Halleluja. Das heißt, du nimmst Jesus nichts weg. Amen. Weißt du, in jedem Bereich. Ich weiß nur, ich meine, das ist eine heiße Geschichte, ne? Aber vielleicht kennt jemand von euch den Bruder Jün. Das ist auch ein guter Freund von uns, ist, der war früher öfters bei uns, jetzt ist er mehr im Ausland noch unterwegs, aber der lebt ja, Hauptwohnsitz ist er in Deutschland, ist aber ein chinesischer Apostel, der 1997 aus China übernatürlich rausgekommen ist. Und er war im Gefängnis, insgesamt glaube ich 4,5 Jahre im Gefängnis, gibt seine Geschichte, steht auch in dem Buch drin, der Himmelsbürger nennt er sich ja. Und er war 4,5 Jahre im Gefängnis und in dieser Zeit war eine der heftigsten Zeiten, durch die er durchgegangen ist, war, als sie versuchten, aus ihm rauszubekommen, wer seine Geschwister sind und wer seine Mitstreiter im Herrn sind und so weiter. Und er sich natürlich geweigert hat, es weiterzugeben. Und um ihnen nichts verraten zu müssen, ist er praktisch in ein Zwangsfasten eingetreten, ja, hat einfach nichts mehr gegessen und es ging immer weiter und immer weiter. Und irgendwann mal waren schon fast 40 Tage erreicht, wo er nichts gegessen hat. Und dann hat er einfach weiter gefastet, ja, und dann kam der Teufel zu ihm und hat gesagt, hey, was denkst du eigentlich, wer du bist? Denkst du, dass du mehr kannst als Jesus? Jesus hat 40 Tage gefastet. Du bist schon drüber. Du bist stolz. Kam durch der Teufel sehen. Und dann hat Gott ihm damals diese Bibelstelle gegeben, Johannes 14, 12, und hat gesagt, hey, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe, und noch größere darüber hinaus. Und der Mann hat tatsächlich, glaube ich, 74 oder 76, ich weiß nicht mehr genau, 74 Tage ohne Nahrungsaufnahme gelebt. Nach 74 Tagen hat er zum ersten Mal Abendmahl genommen mit seiner Familie und ab da hat er dann wieder gegessen und Gott hat ihn durch diese Zeit siegreich durchgeführt. Halleluja. Amen. Weißt du, es gibt kein Limit. Verstehst du? Und daran kannst du schon wieder sehen, die Wunder, die in der Bibel aufgeschrieben sind, sind nicht das Limit für das, was möglich ist in Gott. Also was sind die größeren Werke? Was können die größeren Werke sein? Schau, ich glaube, ein größeres Werk, das wir definitiv tun können im Gegensatz zu Jesus, was Jesus noch überhaupt nicht tun konnte, ist völlig klar, ist, Jesus konnte zu seinen Lebzeiten noch keine anderen Menschen zu neuen Schöpfungen und Söhnen Gottes machen. Es ging zu Lebzeiten noch nicht, weil das Erlösungswerk noch nicht vollbracht war. Das heißt, das passiert erst durch uns. Amen. Wir sagen ja oft, das ist das größte Wunder, das überhaupt passieren kann, dass ein Mensch eine neue Schöpfung wird. Dieses Wunder konnte Jesus zu seinen Lebzeiten nicht erleben. Ja? Aber wir können das. Das heißt, wir können tatsächlich durch uns, weißt du, das ist auch der Hammer. Das musst du dir auch bewusst machen, verstehst? Letztendlich ist es ja nicht, weil da sind wir manchmal auch falsch geprägt, letztendlich ist es ja nicht nur dieses Gebet, das dir jemand nachspricht, ja, wenn du jemanden zu Jesus führst. Ja. Es geht ja nicht nur darum, dass du jemanden dazu bringst, dass er dir ein Gebet nachspricht. Ja, aber Gebete sind schnell nachgesprochen. Sondern es geht ja darum, dass diese Person wirklich zu einer neuen Schöpfung wird. Wie wird diese Person zu einer neuen Schöpfung? Ganz einfach, indem du dir bewusst bist, ich bin eine neue Schöpfung, die Herrlichkeit Gottes ist in mir und Jesus hat mir tatsächlich die Autorität gegeben, nach Pfingsten, in der Zeit nach Pfingsten, also seit 2000 Jahren, hat der Leib Christi diese Autorität tatsächlich bekommen, dass durch dieses Leben, dass ich dieses Leben, das in mir ist, übertragen kann oder sich durch mich dieses Leben überträgt auf die andere Person. Das heißt, es geht tatsächlich darum, dass die Person dir das Gebet nachspricht und damit die geistliche Substanz aufnimmt. Das musst du glauben. Amen. Dass die Person nicht nur ein Gebet nachspricht, sondern eine geistliche Substanz aufnimmt. Nämlich die Substanz der neuen Schöpfung, die in dir ist. Was du hast, kannst du weitergeben. Du hast in dir die Substanz der neuen Schöpfung. Du hast in dir die Herrlichkeit Gottes. Du kannst diese Herrlichkeit weitergeben. Die Herrlichkeit ist übertragbar. Gott hat es so vorgesehen. Ja. Jesus hat die Jünger angehaucht, nachdem er auferstanden war, und gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und dann hat er gesagt, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen, und wem ihr sie nicht erlasst, dem sind sie nicht erlassen. Das heißt mit anderen Worten, er hat sie eingesetzt in dieser Autorität. Er hat sie eingesetzt darin, anderen Menschen das Leben weiterzugeben oder es ihnen zu verweigern. Du kannst es auch verweigern, wenn du als Sohn Gottes sagst, hey, den mag ich nicht, der ist mir nicht wert, den möchte ich lieber in der Hölle sehen als in dem Himmel. Ja, es wäre natürlich verrückt, aber ich meine jetzt mal extrem gesprochen, verstehst du? Dann kannst du tatsächlich dem anderen das Leben, das in dir ist, vorenthalten, weil Gott es tatsächlich durch dich, durch den Leib Christi weitergibt. Amen. Der Heilige Geist wird weitergegeben durch die, die ihn haben. Schaut, deswegen holten damals Philippus und die anderen in Samaria, als die Leute Jesus angenommen hatten, also von neuem geboren waren, holten sie noch die Apostel aus Jerusalem, damit die den Heiligen Geist weitergaben. Weil offensichtlich klar war, okay, die haben den Heiligen Geist in einer besonderen Weise empfangen, also die geben es weiter. Und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Und du kennst ja die Geschichte, dass Simon, der Zauberer, wurde dann eifersüchtig bzw. gierig und wollte das auch und wollte was dafür bezahlen und all diese Geschichten. Ja? Das heißt, und es war klar, es steht da auch drin, die Apostel gaben diesen Heiligen Geist weiter. Das heißt, du hast etwas weiterzugeben, du hast eine Substanz weiterzugeben an Menschen, die Jesus zu seinen Lebzeiten so noch nicht weitergeben konnte. Wow, was für eine Verantwortung haben wir. Das ist Hammer. Gott hat uns eingesetzt. Aber es ist ein Vorrecht. Amen. Du kannst Leben hervorbringen. Halleluja. Und dann kannst du Wunder tun, die das übersteigen, was zu den Lebzeiten von Jesus passiert ist. Da werde ich das nächste Mal noch näher drauf eingehen, aber nur schon mal so viel. Wunder tun, so wie Jesus sie nicht tun konnte, sowohl von der Zahl her der Wunder. Ich meine, erstens mal hat Jesus nur 3,5 Jahre gedient. Das heißt, da war die Zahl der möglichen Wunder schon allein durch die Zeit begrenzt. Ja? Und aber noch viel mehr Wunder tun, die vielleicht sogar noch nicht in der Weise oder in der Form oder auf die Weise passieren konnten, wie sie heute passieren können, weil Jesus noch nicht auf diese Atmosphäre der Herrlichkeit zurückgreifen konnte, die sich freisetzt, wenn sich heute die Söhne und Töchter Gottes versammeln. Denk mal drüber nach. Amen. Ich habe festgestellt, nur ein kurzer Hinweis, ich habe festgestellt, es gibt bestimmte Arten von Wundern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein so festgelegt ist von Gott, aber ich habe trotzdem festgestellt, es gibt bestimmte, und andere auch, nicht nur ich, auch andere haben das ähnlich festgestellt, dass es bestimmte Arten von Wundern gibt, die nur passieren, wenn sich die Atmosphäre der Herrlichkeit wirklich manifestiert in einem Raum. Andere Wunder passieren, wenn du Menschen die Hand auflegst. Bestimmte Wunder passieren ohne Handauflegung, einfach im Raum, wenn sich die Atmosphäre der Herrlichkeit freisetzt. Das ist interessant. Ja, welche genau? Das ist jetzt die Frage. Deswegen musst du nächste Woche bzw. übernächste Woche wiederkommen. Dann werden wir darüber sprechen. Halleluja. Amen. Ja, das ist so. Übernächste Woche werde ich darüber sprechen. Nächste Woche haben wir ja die Maria Prean hier bei uns in der Glory Life Schule. Ja? Also seid dabei. Ihr könnt auch gern Leute einladen, die einfach auch mal schnuppern. In der Schule ist kein Problem. Ja. Nächste Woche haben wir die Maria Prean und in 14 Tagen werde ich dann über diese Frage sprechen. Welche Wunder sind das und wie passieren die und auf welche Weise passieren die und wie geht das? Amen. Aber für heute möchte ich einfach dich in diesem Bewusstsein gründen. Und ich möchte einfach, dass wir zum Schluss, dass wir zusammen aufstehen und dass wir einfach gemeinsam da ein Bekenntnis aussprechen, das gemeinsam in Anspruch nehmen. Halleluja. Ai. Danke, Jesus. Weißt du, die Kräfte der zukünftigen Welt, die diese Wunder hervorbringen, auch die größeren Wunder, natürlich auch die Wunder, die Jesus getan hat, aber auch noch die drüber hinaus. Diese Kräfte der zukünftigen Welt sind in dir im Geist. Sag mal, sie sind bereits in mir. Sie werden aber aktiviert durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes und daraus folgend durch das Bewusstsein, in dem du beginnst zu agieren. Dadurch werden sie aktiviert. Also sag mal, jetzt ist die Zeit, dass ich aktiviert werde. Und Vater, dafür danke ich dir jetzt, Herr. Ich danke dir für alle diese Söhne und Töchter. Ich danke dir, Herr, dass du diese Kapazität der grenzenlosen Wunder, der grenzenlosen Wirksamkeit, der grenzenlosen Herrlichkeitsentfaltung, Herr, in jeden einzelnen dieser Söhne und Töchter hineingelegt hast, dass diese Räume der Herrlichkeit in jedem einzelnen dieser Söhne und Töchter drin sind, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sie jetzt in dieser Zeit aktivierst durch deinen Geist, aktivierst durch dein Wort, aktivierst durch dieses Bewusstsein, durch diesen Glauben, der hervorkommt, wenn wir dein Wort Geist hören und wenn wir deinem Geist folgen. Danke, Vater, dass die größeren Wunder bereits begonnen haben zu geschehen in dieser Zeit, weil du sagst, Herr, bevor du wiederkommst, muss die ganze Erde erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und Haggai 2, Vers 8 muss erfüllt werden, dass größer nämlich die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein wird als die des früheren. Und an diesem Ort gibst du Frieden. Und ich danke dir, Vater, dass jeder einzelne von uns hier ein solches Haus der größeren Herrlichkeit ist. Individuell und wir als Gemeinschaft. Ein Haus der größeren Herrlichkeit. Ein Haus der Wunder, Herr. Ein Haus der übernatürlichen Wirksamkeiten. Ein Haus, in dem und durch das die natürliche Welt von der übernatürlichen durchdrungen wird, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sprich mir einfach mal nach. Sag mal, Christus in mir. Die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Das Allerheiligste ist in mir und kommt durch mich hervor. Die Herrlichkeit ist in mir und ich in der Herrlichkeit. Und wo immer ich hinkomme, breitet sich diese Herrlichkeit aus. Alles wird eingeräuchert mit dieser Herrlichkeit. Und die Wunder geschehen. Größere Wunder. Die Dinge, die Jesus getan hat. Und noch darüber hinaus. Menschen werden zu Söhnen und Töchtern Gottes. Durch die Substanz des Geistes, die in mir ist. Und die durch mich übertragen wird in ihr Leben. Wenn sie das zulassen. Danke, Jesus, dass du mich bestimmt hast und berufen hast, Frucht zu bringen und dass meine Frucht bleibt. Und diese Frucht ist geistlicher Natur. Und deshalb entscheide ich mich, auf der Ebene des Geistes zu leben, nicht auf der Ebene des Natürlichen. Ich entscheide mich, dem Geist die Vorfahrt zu geben. Dem Wort die Vorfahrt zu geben. Und mein Denken immer mehr der Realität des Evangeliums anzupassen. Danke, Jesus, dass ich in dieser Zeit leben darf. Der besten Zeit. Und danke, dass durch mich und durch uns alle diese Welt verwandelt wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, wir glauben dir, Vater, für die übernatürlichen, ungewöhnlichen Wunderwerke, Herr. So wie sie durch Paulus passiert sind in Ephesus. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Apostels Paulus. Das ist die Zeit der ungewöhnlichen Wunderwerke. Oh, schicki Baba. Ich bin gespannt auf eure Zeugnisse. Amen. Wenn du irgendwas erlebst, was Ungewöhnliches, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Und wenn es deine Katze ist, die durch die Tür gegangen ist. Halleluja. Was hast du erlebt? Pass auf, gib mir kurz ein kurzes Mikro. Was hast du erlebt? War vorher noch hatte ich die Ehre, meinen Enkel das zweite Mal zu haben. Ja. Und da habe ich den Autoschlüssel genommen, habe das Auto aufgeklickt, habe dann die Taschen eingeladen und wo ich wiederkam, war der Autoschlüssel nicht mehr da. Also ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ich musste mit meinem Hausschlüssel, den ich in der rechten Tasche hatte, nochmal ins Haus zurück und den zweiten Autoschlüssel, wo die Batterie fast leer ist, holen. Ja. Ich habe alles abgesucht nachher, nochmal beim Losfahren bei meinem Enkel. Hm. Es war nicht mehr da und ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl vorhin und die Strickjacke hat hier rechts und links eine Tasche, die... Da war noch das Auto von meinem Enkel drin und dieser Schlüssel, das passt eigentlich gar nicht. Das hätte ich voll gemerkt vorher. Mhm. Also das kann nicht, der Schlüssel war völlig verschwunden. Das heißt, der hat sich jetzt heute Abend während des Abends da manifestiert. Ja, Halleluja, Amen. Ich habe unter die Sitze Doch, dass vorher übernatürliche Dinge passiert sind. Halleluja, Amen. Am Anfang, das war schon am Anfang. War schon am Anfang, ja gut, das ist außer Rahmenzeit. Ich denke, komisch, also Amen. Ich habe den wirklich zwischen irgendeinem Sitz gesucht und überall im Auto. Das kann, Halleluja, man könnte denken, Wunder der Rematerialisierung. Amen. Ja, das passiert ständig. Das sind die Zeichen, die uns folgen. Amen. Geben wir Jesus dir. Und das ist der andere dazu. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, ist ähnlich wie das, was wir neulich gehört haben mit dem Ohrstecker, ne? Der sich wieder manifestiert hat. Und der dann sogar frisch geputzt war. Das ist das Interessante. Noch Gott hat ihn noch frisch geputzt, bevor er ihn rematerialisiert hat. Halleluja. Während es durchgeht, gebe ich euch noch kurz die Ansagen weiter für die kommende Woche. Vielleicht, das können wir auch mit aufnehmen, dass die Leute es auch hören, weil das auch für die Schule wichtig ist. Ja. Jetzt am Samstag haben wir um 15 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Nürnberg. Wenn du aus dem Nürnberger Raum kommst, auch die, die online in der Schule sind, am Samstag erwarte ich euch in Nürnberg um 15 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, diesmal wieder in der Meistersingerhalle in der Münchner Straße und zwar im Konferenzsaal Nummer 7. Das wird wieder starke, gewaltige Zeit werden mit anschließendem Mitarbeitertreffen auch. Und am Sonntag um 10 Uhr sind wir wieder hier zum Herrlichkeitsgottesdienst hier. Ich werde am Sonntag einen zweiten Teil noch predigen zum Thema Liebe. Ja, letzten Sonntag habe ich über Liebe gesprochen und ich wusste letzten Sonntag schon, dass ich noch eine zweite Botschaft darüber machen soll. Also sei dabei am Sonntag, bring deine Freunde, Bekannte, Verwandten mit, das müssen sie hören. Das ist grundlegend. Also Sonntag 10 Uhr hier, Herrlichkeitsgottesdienst auch wieder mit anschließendem Heilungsdienst. Und dann nächsten Dienstag um 19.30 Uhr haben wir Glory Life Intensivabend. Das ist wieder der erste Dienstag im Monat. Da haben wir Glory Life Intensivabend um 19.30 Uhr. Und nächsten Donnerstag, wie schon gesagt, um 19.30 Uhr Glory Life Schule mit unserer Freundin Maria Prean. Zudem natürlich auch wie immer Schnupperer herzlich willkommen sind. Und das wird sicherlich auch wieder eine starke Zeit werden. Sie kommt auch mit ihrer Tochter Angel diesmal mal wieder. Halleluja. Ich glaube, ja, oder? Das hat sie doch geschrieben, oder? Wahrscheinlich, okay. Naja gut, also ich will, dann will ich nichts versprechen. Aber ich gehe mal davon aus. Okay. Gut, das sind die Ansagen für die kommende Woche. Und wie gesagt, dann in 14 Tagen werden wir dann weitermachen mit den größeren Wundern. Okay. Danke, Vater. Es ist gesegnet, so wie wir gesprochen haben, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Jetzt schau nochmal deinen Nachbarn an und sag ihm, du bist gesegnet. Mit der Herrlichkeit Gottes. In dir, auf dir und um dich herum. Wo immer du hingehst, kommt die Herrlichkeit Gottes hin. Kranke werden gesund. Dämonen fahren aus. Menschen werden zu Söhnen Gottes. Die größeren Wunder passieren. Und das geschieht. Heute, morgen und die ganze Woche. Und bis Jesus wiederkommt. Amen. Halleluja. Den besten Abend, die beste Nacht. Seid mächtig gesegnet. Ja, ihr seid gesegnet. Und ihr geht in diesem Bewusstsein seiner Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Amen.